Telekom Vierfachfernsprecher U-Bahnhof Gneisenaustraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine merkwürdig zuckende Taube sowie die Imbissbude Curry und Döner 24, die mit einigen Coca-Cola-Stehtischen ausgerüstet ist, an denen sich Leute Currywürsten und Kaffee aus Plastikbechern laben. Ansonsten aus einer zerstörten Fernsprecherscheibe jede Menge Zigarettenkippen und einen verwilderten Rosengarten in unmittelbarer Nähe der Fernsprecher keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.